Glasnost. Jeden letzten Montag im Monat. Von 21 bis 22 Uhr. Auf UKW 103,4 MHz. Radio Glasnost. Außer Kontrolle. So, jetzt starten wir das Ganze nochmal. Die meisten von euch werden wissen, dass die letzte Glasnost-Sendung am vergangenen Montag, also vorgestern, gestört wurde. Irgendjemand, der etwas gegen diese Sendung hat, überlagerte sie mit einem blödsinnigen Störton, und zwar immer dann, wenn Wortbeiträge an der Reihe waren. In Ost-Berlin, Kreuzberg, Neukölln und Wedding war die Sendung kaum bis gar nicht zu verstehen. Wo dieser Störsender steht, wissen wir auch nicht, aber ich glaube, es bedarf keiner großen Fantasie, sich einen geeigneten Ort vorzustellen. Eine politische Bewertung dieses Angriffs auf unser Senderecht können und wollen wir heute noch nicht leisten. Eines jedoch ist klar, diese Störung stellt einen Eingriff in internationales Recht dar. Wenn hier irgendjemand irgendetwas belastet, dann ist es das. Anyway, wir starten heute einen zweiten Versuch. Schließlich soll diese Sendung nicht nur Hörern in Zehlendorf und Lichtenrade vorbehalten bleiben. Den Startschuss für das heutige Glasnost-Querfeld-Einrennen gibt die 9. Synode Berlin-Brandenburg. Doch das erste Hindernis, das von den Teilnehmern genommen werden muss, ist schon gewaltig hoch. Es kann nicht so einfach übersprungen werden. So bemühen sich die Sportler, es Stück für Stück abzubauen. Es geht um die Ausbürgerungsproblematik. Unangenehm wird Sport ja erst dann, wenn man ihn betreiben muss. Und dann auch noch mit der Waffe in der Hand. Insbesondere junge Männer eines bestimmten Alters haben da kaum eine Alternative. Sie können eben noch nicht wählen zwischen Wehrdienst und sozialem Friedensdienst, dem zweiten Thema des heutigen Abends. Sportliche Leistungen werden auch in der Volkswirtschaft erwartet, die sich als dritte Hürde oder Graben den Läufern in den Weg stellt. Insbesondere Kombinatsdirektoren scheinen in diesem Jahr Schwierigkeiten bei diesem Hindernis gehabt zu haben. Mit klaren Vorsprüngen und klaren Rückständen befasst sich ein aktueller Wirtschaftskommentar. Kurz vor dem Ziel haben wir dann noch etwas für die Bastler unter euch, die bislang immer an der Hürde 100 MHz gescheitert sind. Wie dieses Hindernis übersprungen werden kann und Höhen bis zu 103,4 MHz erreicht werden können, erfahrt ihr dann. Viel Spaß am Mikrofon, Ilona Marenbach. Vom 8. bis zum 12. April tagte die Synode Berlin-Brandenburg. Mit Bedauern und Unverständnis wurde dort die Behinderung der Berliner Ausgabe der Wochenzeitung Die Kirche festgestellt. Unsere Kirchenzeitungen sind zu fairer und unverkürzter Berichterstattung verpflichtet. Wir bitten die Kirchenleitung, beim Presseamt, beim Vorsitzenden des Ministerrats der DDR vorstellig zu werden, um wieder eine unbehinderte, sachgemäße Berichterstattung zu ermöglichen, hieß es dort in einem Antrag. Das scheint nicht so viel genützt zu haben, denn kurz darauf wurde die Veröffentlichung sämtlicher Kirchenblätter untersagt. Die Genehmigung zum Druck wurde verweigert. Auch vorgestern wurden wieder zwei Kirchenzeitungen, die Kirche und die Potsdamer Kirche, nicht an ihre Leser verteilt. Das Presseamt beim Ministerrat der DDR hatte gegen die Veröffentlichung Einspruch erhoben. Gegenstand der Ausgabe war, wie auch in der letzten Woche, die Berichterstattung über die Synodaltagung Berlin-Brandenburg. In Auszügen stellen wir nun einen Beschluss der Synode zur Ausbürgerungsproblematik vor und befassen uns mit einem der vielen Themen, die dort besprochen wurden, mit Glasnost in der Sowjetunion. Wir bitten die Kirchenleitung, gemeinsam mit dem Bund der evangelischen Kirchen in der DDR, die Bemühungen bei den Staatsorganen fortzusetzen, Ungewissheiten und Ungerechtigkeiten in Ausbürgerungsfragen auszuräumen. Insbesondere muss deutlich sein, dass Antragsteller, die den Antrag zurückziehen, keine Benachteiligungen erfahren. Auch wenn es mittelfristig aus ökonomischen, sozialen und politischen Gründen nicht möglich ist, allen Ausbürgerungswünschen zu entsprechen, sollte doch erreicht werden, dass nach einer Phase der Prüfung und Reintegrationsbemühungen verbindliche Entscheidungen ergehen. Es sollten Ungewissheiten und Frustrationen vermieden werden, die unnötig persönliche Verzweiflungen und gesellschaftliche Beunruhigungen verursachen. Hinsichtlich der Antragsteller, die gegenwärtig durch jahrelange Ungewissheit zermürbt sind, sollten bald verbindliche Entscheidungen ergehen, die wegen der bisherigen Belastungen aus humanitären Gründen in der Regel die Ausbürgerung ermöglichen sollten. Wir bitten den Bund der evangelischen Kirchen in der DDR, die evangelische Kirche in Deutschland dafür zu gewinnen, ihre Möglichkeiten zu nutzen, um in der Bundesrepublik Deutschland die indirekte Mitverantwortung für die Ausbürgerungsproblematik zu bedenken. Die staatsrechtlichen und ökonomischen Erleichterungen für DDR-Bürger wirken als Abwerbemechanismus, der, verbunden mit der organisierten Erstarbeitsbeschaffung, immer wieder DDR-Bürger in Versuchung führt. Es sollte auch geprüft werden, ob die anstehenden bilateralen Auswanderungsvorgänge nicht bilaterale Absprachen zwischen den beiden deutschen Staaten erforderlich machen. Neben der ewigen Streitfrage ums Ausreisen und Ausreißen nach dem Motto bloß weg hier, ging es auf der Synode auch um andere gesellschaftliche Prozesse, zum Beispiel die sozialistische Umgestaltung in der Sowjetunion. Auch dazu wurde ein Beschluss gefasst. Die Synode begrüßt den Prozess der sozialistischen Umgestaltung auf dem Weg der Offenheit und der Demokratisierung in der Sowjetunion und anderen sozialistischen Ländern. Für die Lösung drängender gesellschaftlicher Probleme in unserem Land, wie sie zum Beispiel im Bischofsbericht benannt wurden, hoffen wir auf einen entsprechenden Prozess der Demokratisierung und Offenheit auch in der DDR. Go. mit Real Cool Time. Real Cool Time werden einige demnächst nicht mehr haben. Die halbjährlichen Einberufungen zur Nationalen Volksarmee stehen bevor. Wie aus Kirchenkreisen verlautete, wollen diesmal mindestens 147 Leute den Wehrdienst total verweigern. 120 davon wollen ausreisen, 27 im Land bleiben. Alle Totalverweigerer treffen sich am Wochenende vom 29. April zum 1. Mai in einer Gemeinde in Brandenburg. Aber dieses geplante Treffen scheint den Staatsorganen zu missfallen. Generalsuperintendent Branch bekam Druck von den Behörden. Das Treffen der Totalverweigerer solle nicht stattfinden, um das Verhältnis Staat-Kirche nicht weiter zu belasten und um Regelungen treffen zu können, fernab der Öffentlichkeit. Generalsuperintendent Branch wirkte dann auf die Kirchengemeinde in Brandenburg ein, die Veranstaltung der Totalverweigerer ins Wasser fallen zu lassen. Doch der Gemeindekirchenrat widersetzte sich Branch. Das Treffen der Totalverweigerer findet vom 29. April bis zum 1. Mai statt. Allerdings haben die ausreisewilligen Totalverweigerer schon für den 28. und 29. April einen Stellungsbefehl erhalten, wie man heute der Presse entnehmen konnte. Dass solche Treffen den Oberen der DDR ein Dorn im Auge sind, ist klar. Neben dem normalen Wehrdienst und der Spartentruppe gibt es keinen sozialen Friedensdienst in der DDR. Eine Forderung der UNO an alle Länder der Erde seit Jahren schon. Die Forderungen nach einem sozialen Friedensdienst, kurz SOFD genannt, werden aber in der DDR immer lauter. In unserem folgenden Beitrag geht es um einen kurzen Abriss der Geschichte der Remilitarisierung der DDR nach dem Zweiten Weltkrieg und der Forderung nach dem sozialen Friedensdienst. Sozialer Friedensdienst. Die Remilitarisierung der DDR begann im Jahre 1948 mit der Aufstellung der Volkspolizeibereitschaften und der Seepolizei. 1952 entstand die kasernierte Volkspolizei, die Volkspolizei See und die Volkspolizei Luft. Ebenfalls 1952 wurde die GST als wehrsportliche Massenorganisation gegründet. 1953 wurden die Kampfgruppen gegründet. Nach dem Eintritt der DDR in den Warschauer Pakt verabschiedete die Volkskammer am 26. September 1953 das Gesetz zur Ergänzung der Verfassung. Der Schutz des Vaterlandes wird zur ehrenvollen nationalen Pflicht der Bürger erklärt. Am 18. Juni 1956 wird das Gesetz über die Schaffung der Nationalen Volksarmee und des Ministeriums für nationale Verteidigung verabschiedet. Am 24. Januar 1962 beschloss die Volkskammer das Gesetz über die allgemeine Wehrpflicht. Das Gesetz über die allgemeine Wehrpflicht brachte viele Christen und Pazifisten in starke Konflikte. Der damalige Landesbischof der Thüringischen Evangelischen Kirche, Dr. Mitzenheim, der als erster die These einer Kirche im Sozialismus vertrat, erreichte in Verhandlungen mit dem damaligen Staatschef Ulbricht das Gesetz über die Aufstellung der Baueinheiten, das am 16. September 1964 verabschiedet wurde. Anordnung des Nationalen Verteidigungsrates der DDR über die Aufstellung von Baueinheiten im Bereich des Ministeriums für nationale Verteidigung. § 1, Absatz 1. Im Bereich des Ministeriums für nationale Verteidigung sind Baueinheiten aufzustellen. Absatz 2. Der Dienst in den Baueinheiten ist Wehrersatzdienst gemäß § 25 des Wehrpflichtgesetzes. Er wird ohne Waffe durchgeführt. § 2, Absatz 1. Die Baueinheiten haben die Aufgabe, Arbeitsleistungen im Interesse der Deutschen Demokratischen Republik zu erfüllen. Dazu gehören insbesondere a. Mitarbeit bei Straßen- und Verkehrsbauten sowie Ausbau von Verteidigungs- und sonstigen militärischen Anlagen, b. Beseitigung von Übungsschäden, c. Einsatz bei Katastrophen. Absatz 2. Der Einsatz von Baueinheiten erfolgt durch den Minister für nationale Verteidigung oder die von ihm dazu Beauftragten. § 3. Für die Angehörigen der Baueinheiten gelten die gesetzlichen und militärischen Bestimmungen, die den Grundwehrdienst bzw. den Reservistendienst in der Nationalen Volksarmee regeln, soweit nicht in dieser Anordnung etwas anderes festgelegt ist. § 4. Absatz 1. Zum Dienst in den Baueinheiten werden solche Wehrpflichtigen herangezogen, die aus religiösen Anschauungen oder aus ähnlichen Gründen den Wehrdienst mit der Waffe ablehnen. Absatz 2. Die Angehörigen der Baueinheiten tragen den Dienstgrad Bausoldat. § 5. Absatz 1. Die Angehörigen der Baueinheit leisten keinen Fahneneid nach § 3 der Dienstlaufbahnordnung vom 24. Januar 1962. Absatz 2. Die Angehörigen der Baueinheiten legen ein Gelöbnis ab. § 6. Neben der Heranziehung zu Arbeitsleistungen gemäß § 2 Absatz 1 ist mit den Angehörigen der Baueinheiten folgende Ausbildung durchzuführen. A. Staatspolitische Schulung. B. Schulung über gesetzliche und militärische Bestimmungen. C. Exerzierausbildung ohne Waffe. D. Militärische Körperertüchtigung. E. Pionierdienst und spezialfachliche Ausbildung. F. Schutzausbildung. Und G. Ausbildung in Erster Hilfe. Paragraph 7. Die Bausoldaten der Baueinheiten tragen eine steingraue Uniform mit Effekten und der Waffenfarbe Oliv. Als besondere Kennzeichen tragen sie das Symbol eines Spatens auf den Schulterklappen. Paragraph 8. Ungediente Reservisten, bei denen die Voraussetzungen des Paragraph 4 Absatz 1 zutreffen, sowie gediente Reservisten, die Dienst in den Baueinheiten geleistet haben, können als Ersatz für den Reservistendienst zur Ausbildung oder zu Übungen in den Baueinheiten einberufen werden. Paragraph 9. Die Vorgesetzten der Angehörigen der Baueinheiten, also des Ausbildungspersonals, sind bewährte Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere der Nationalen Volksarmee. Paragraph 10. Im Interesse der Steigerung der Arbeitsproduktivität können den Angehörigen der Baueinheiten als materieller Anreiz zusätzlich zum Wehrsold Zuschläge gezahlt werden. Voraussetzung für die Zahlung von Zuschlägen ist die Übererfüllung der geforderten Arbeitsleistungen. Paragraph 11. Der Minister für nationale Verteidigung erlässt zur Durchführung dieser Anordnung die erforderlichen Durchführungs- und militärischen Bestimmungen. Paragraph 12. Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. September 1964 in Kraft. Berlin, den 7. September 1964, der Vorsitzende des Nationalen Verteidigungsrates, Walter Ulbricht. In den ersten 10 Jahren gab es in der DDR etwa 220 bis 240 Bausoldaten pro Jahr. Da die Bausoldaten nur alle 18 Monate eingezogen wurden und ihre Erfahrungen also nicht in der Truppe weitergeben konnten, gab es Seminare, schriftliche Starthilfen, durch die die Erfahrungen vermittelt wurden. In den evangelischen Kirchen wurden sogenannte Handreichungen für Bausoldaten herausgegeben. Von Anfang an herrschte bei den Pazifisten Unzufriedenheit mit dem waffenlosen Armeedienst. In zahlreichen Eingaben wurde ein wirklicher ziviler Ersatzdienst gefordert. Durch freiwillige Einsätze nach dem Ende ihrer Dienstzeit versuchten die Bausoldaten, einen solchen Friedensdienst vorzuleben. Reaktion des Staates auf diese vielfältigen Bemühungen sowie auf ständige Interventionen der evangelischen Kirche war eine Anordnung von 1975, nach der die Bausoldaten nicht mehr in Baueinheiten dienten, sondern in Gruppen zu etwa 10 in verschiedenen Dienststellen der Armee, wo sie rückwärtige Dienste, zum Beispiel Versorgung und medizinischen Dienst, zu verrichten hatten. Aus der Durchführungsverordnung des Stellvertreters des Chefs des Hauptstabes für allgemeine Fragen vom 14. Oktober 1975 zur Anordnung 31-75 des Stellvertreters des Ministers und Chefs des Hauptstabes. Über die Einberufung und den Einsatz von Bausoldaten in der Nationalen Volksarmee und den Grenztruppen der DDR vom 4. Mai 1975. 7. Die Bausoldaten sind zu folgenden Aufgaben einzusetzen. 1. Reinigung von Straßen und Plätzen innerhalb der Objekte und Reinigung von Außenrevieren. 2. Pflege von Grünanlagen. 3. Ausgestaltung außerhalb von Gebäuden. 4. Unterhaltungsarbeiten an Mobiliar in den hierfür vorhandenen Werkstätten. 5. Transport- und Verladearbeiten. 6. Hilfsarbeiten zur Sicherstellung der Versorgung. 7. Betrieb und Unterhaltung von Heizungsanlagen. Satz 8. Die von den Bausoldaten zu erfüllenden Aufgaben sind auf der Grundlage der Ziffer 7 und unter Beachtung der örtlichen Bedingungen schriftlich festzulegen und von den Vorgesetzten der Verantwortlichen der Bausoldaten zu bestätigen. 9. Die Planung des Einsatzes der Bausoldaten und der Tagesablauf hat unter Achtung der geltenden Rechtsvorschriften und militärischen Bestimmungen und unter strikter Wahrung der Wachsamkeit und Sicherheit zu erfolgen. 11. Die Verantwortlichen der Bausoldaten haben bei den Arbeitseinsätzen der Bausoldaten die Sicherheitsbestimmungen konsequent durchzusetzen. 12. Für den Tag der Ablegung des Gelöbnisses ist für die Bausoldaten dienstfrei zu gewähren. 13. Bei der Anwendung der Disziplinarbefugnisse und disziplinarischen Verantwortlichkeit sind folgende Belobigungsarten: Fotografieren vor der entfalteten Truppenfahne und Aushändigung des Fotos an den Armeeangehörigen bzw. Veröffentlichung des Fotos, Eintragung in das Ehrenbuch des Truppenteils gegenüber den Bausoldaten nicht auszusprechen. 14. Die Bausoldaten sind in Sicherstellungsgruppen zusammenzufassen. Die Gruppenführer sind aus dem Bestand der Bausoldaten einzusetzen. Den Vorstellungen der Bausoldaten entsprach die neue Verordnung nur insofern, als sie nicht mehr unmittelbar militärische Arbeitseinsätze leisten mussten. Andererseits erschwerte die Dezentralisation den Bausoldaten, ihre Vorstellungen zu diskutieren und vorzubringen und gehört zu werden. Viele betrachteten die Baueinheiten jetzt nur noch als eine privilegierte Minderheit. Sie sahen in der neuen Regelung nur eine Verdunklung des Charakters der Wehrdienstverweigerung. Es war zu beobachten, dass sich das Interesse der Bausoldaten nach 1976 vorrangig auf die Wahrung ihrer individuellen Freiheit bzw. ihrer persönlichen, religiösen oder moralischen Rechtfertigung richtete. An dieser Stelle ist eine kurze Pause angesagt. Ideologisch zwar auf der anderen Seite der Mauer angesiedelt, gibt es folgendes Stück des Gefühls junger Männer wieder, die einen bestimmten Brief erhalten haben. Eines Tages war es soweit, da kam ein Brief ins Haus geschneit. Das war mein Musterungsbescheid. Ach du meine große Scheiße, dachte ich so bei mir. Was wollen die Ärsche denn von dir? Was kann schöner sein auf Erden, als Bundeswehrsoldat zu werden? Sag mir, was kann schöner sein? Was kann schöner sein auf Erden, als Bundeswehrsoldat zu werden? Was kann schöner sein? Und dann stell dich mir vor, ich stünde vorm Kasernentor, in Uniform und mit kurzgeschorenem Haar. Mich durchfuhr ein kalter Schauer, dann überlegte ich genauer, stundenlang und die Idee war da. Ein Freund von mir arbeitet im Krankenhaus, der brachte mir Spritzen mit nach Haus und stach mir Löcher in den Arm. Ich wusch mich nicht eine Woche lang, zog uralte Klamotten an und rasierte mich nicht, bis der Tag endlich kam. Oh, was kann schöner sein auf Erden, als Bundeswehrsoldat zu werden? Sag mir, was kann schöner sein? Was kann schöner sein auf Erden, als Bundeswehrsoldat zu werden? Was kann schöner sein? Vorher die ganze Nacht hab ich kein Auge zugemacht, trank viel Alkohol und viel Kaffee. So präpariert kam ich dann beim Kreiswehrersatzamt an, absolut im Arsch und total verstört. Der Musterungsarzt tat empört, dann hab ich das Ergebnis gehört, leistungsfunktionsgestört. Was kann schöner sein auf Erden, als Bundeswehrsoldat zu werden? Sag mir, was kann schöner sein? Was kann schöner sein auf Erden, als Bundeswehrsoldat zu werden? Oh, was kann schöner sein? Ich kann dir sagen, was schöner ist, als der ganze Militaristenmist. 100.000 und eine Sache, die ich viel lieber mache. Ich kann dir sagen, was schöner ist, als der ganze Militaristenmist. 100.000 und eine Sache, die ich viel lieber mache. Ja, ich kann mir auch eine ganze Menge Schöneres vorstellen. Im ersten Teil des Beitrages ging es um die Anordnung des Nationalen Verteidigungsrates über die Aufstellung von Baueinheiten, um die Anberufung und den Einsatz von Bausoldaten in der Nationalen Volksarmee und den Grenztruppen. Der zweite Teil leitet über von Bausoldaten zum sozialen Friedensdienst. In den letzten Jahren nahm die Zahl der Bausoldaten ständig zu. Jedes halbe Jahr dürften etwa 600 Bausoldaten einberufen werden. Die Schwierigkeiten, als Bausoldat anerkannt zu werden, sind dementsprechend gewachsen. Bei gründlichen Befragungen während der Musterung kommt es oft zu juristischen Falschinformationen mit Androhung hoher Strafen. Seit 1983 werden Bausoldaten wieder verstärkt in größeren Einheiten in der Volkswirtschaft, aber auch im militärischen Bereich eingesetzt. Mit der Initiative Sozialer Friedensdienst, kurz SOFD, von 1981 wurden die Bemühungen aus den 60er Jahren um einen wirklichen zivilen Friedensdienst wieder aufgenommen. War in den 60er Jahren wesentlich mehr eine persönliche Betroffenheit von der Wehrdienstfrage für den Wunsch nach einem sozialen Friedensdienst ausschlaggebend, so ist heute die Wahrnehmung der objektiven Zunahme der Rüstung und ihrer gesellschaftlichen Begleiterscheinungen schwerwiegender. Wenn heutige Militärs mit der barbaren Argumentation zur Rüstung gegen den jeweiligen Erbfeind auffordern, muss man entschieden widersprechen. Seit dem 6. August 1945, seit dem Fall der ersten Atombombe und der seither aufgebauten Atomwaffenbedrohung der Weltmächte, ist jeder Krieg, auch der kleinste mit konventionellen Waffen geführte, zu einer Gefahr für das Ausbrechen des Atomkrieges und den Untergang der Menschheit geworden. Heute kann keiner der Kontrahenten im Kampf um die Weltmacht einen entscheidenden Sieg erringen. Es sei denn um den Preis der Selbstvernichtung. Die einzige Alternative liegt in der allgemeinen Abrüstung und in gegenseitigen Friedensverträgen. Und langfristige Friedenspolitik bedeutet den allmählichen Machtverzicht der Großmächte und aller Nationalstaaten. Den Aufbau einer Weltfriedensordnung, wobei der äußere Friede untrennbar ist vom inneren Frieden der Staaten. Ende April und Anfang Mai 1981 fand ein Treffen in Dresden statt, bei dem die ein halbes Jahr diskutierte Eingabe zum sozialen Friedensdienst zu Papier gebracht wurde. Die Volkskammer der DDR möge beschließen: Erstens, als gleichberechtigte Alternative zu Wehrdienst und Wehrersatzdienst wird ein sozialer Friedensdienst eingerichtet. Die Erfassung, Musterung und Einberufung dazu erfolgt dem Wehrdienst entsprechend. Das Gesetz über die allgemeine Wehrpflicht vom 24. Januar 1962 mit den dazu erlassenen Folgebestimmungen ist dahingehend zu ändern. Zweitens, der sozialen Friedensdienstleistende wird zu einem 24-monatigen Dienst verpflichtet, als zeichenhafte Vorgabe seines Friedenswillens und als Schwelle für Drückeberger. Drittens, der sozialen Friedensdienstleistende genießt die gleichen Rechte wie der Wehrdienstleistende, zum Beispiel Versicherung, Entlohnung, Urlaub und Erhalt des früheren Arbeitsplatzes. Viertens, eine Kasernierung in Wohnheimen kann vorgesehen werden, um einseitigen Heimschlafvorteil zu vermeiden. Fünftens, es erfolgt eine Grundausbildung in Erster Hilfe und Katastrophenschutz. Sechstens, der Soziale Friedensdienstleistende erhält regelmäßig politischen Unterricht mit den besonderen Schwerpunkten Friedenssicherung, Abrüstung, gewaltfreie Konfliktbewältigung. 7.1, der Einsatz von Sozialfriedensdienstleistenden erfolgt an sozialen Schwerpunkten wie erstens Heimbetreuung in Kinderheim, Altenheim, Pflegeheim, Heim für körperlich und geistig Behinderten. Zweitens Krankenhaushilfsdiensten. Drittens Sozialfürsorge bei Suchtkranken, Jugendhilfe und Resozialisierung. Viertens Volkssolidarität. Und fünftens der Bereich Umweltschutz ist daraufhin zu prüfen. Absatz 7.2. Die Zielsetzung dabei ist erstens Entlastung der Fachkräfte für ihre eigentlichen Aufgaben und zweitens Entlastung von Familienvätern und Müttern vom Nacht- und Wochenenddienst. Trotz der vorsichtigen und fast demütigen Forderungen des Verhandlungspapiers reagierte der Staat schroff. Staatssekretär Güsi erklärte, die Forderungen bedeuten eine Aufhebung der allgemeinen Wehrpflicht und einen Eingriff in das Ureigenste eines Staates. Der Cottbuser Parteichef Werner Walde sprach sogar von friedens- und verfassungsfeindlichen Forderungen. Nach dem aus der Nachrüstung und Stationierung resultierenden zeitweiligen Niedergang der Friedensbewegung nach 1983 trat auch das SOFD-Projekt in eine Latenzphase. Erst 1985 wurde durch unangemessene staatliche Repressionen gegen Totalverweigerer eine neue Welle von Initiativen ausgelöst. Gegen Totalverweigerer hatte sich in den letzten Jahren eine Stillhaltepraxis herausgebildet. In einer nachträglichen Einberufungsüberprüfung wurden Ende September 1985 50 bis 80 Totalverweigerer aus der gesamten DDR gemustert und, nachdem sie den Einberufungsbefehl erwartungsgemäß verweigert hatten, verhaftet. Im Berliner Polizeipräsidium in der Keibelstraße wurden allein 16 Totalverweigerer festgehalten. Die Kirchenleitung setzte wie üblich auf diskrete Verhandlungen. Die Friedensbewegung hielt demgegenüber Öffentlichkeit für wichtiger und versuchte, gegen den Widerstand der Kirchenleitung, Informationen zusammenzutragen und formulierte Eingaben. Der Pfarrer der Berliner Sophiengemeinde Passauer machte zur Eröffnung der Friedensdekade vor Funk und Fernsehen den Eklat öffentlich. Drei kirchliche Mitarbeiter wurden, wohl um kenntlich zu machen, dass die Verhandlungsführung der Kirchenleitung dem Staat am besten gefällt, bereits nach 3 Wochen aus der Haft entlassen. Die übrigen Totalverweigerer 1 Woche später. Der Verteidigungsminister Hoffmann hatte die Einberufungsbefehle zurückgezogen. Der Militärstaatsanwalt erkundigte sich bei einigen der Verweigerer nach ihren Vorstellungen von einem zivilen Ersatzdienst. Der Grund für das Zurückweichen der Behörden war sicher die erstaunliche internationale Solidarität der Wehrdienstverweigerer. In der folgenden Zeit entstanden überall in der DDR Gruppen, die Konzepte für einen zivilen Ersatzdienst formulierten. Während des Friedensseminars in Stendal entstand eine DDR-weite Gruppe von, wie es hieß, Menschen, die sich mit der Wehrdienstproblematik beschäftigen, während anfangs wohl die Hoffnung auf staatliches Entgegenkommen in der Mehrheit der Gruppen zu sehr gemäßigten Konzepten auf der Linie des SOFD-Papiers von 1981 führte, gingen die Forderungen im Laufe des Jahres 1986 auf das anfangs von den meisten als zu radikal bezeichnete Graswurzelpapier zu, einem politischen Minimalprogramm der Wehrdienstverweigerer. Erstens, Recht auf Wehrdienstverweigerung. In der DDR muss eine echte Alternative zur Wehrdienstpflicht und auch zum sogenannten Wehrersatzdienst geschaffen werden. Beide existierenden Formen der Wehrdienstableistung werden in keiner Weise den Anforderungen gerecht, die sich aus dem Recht auf Gewissensfreiheit und dem Recht auf Wehrdienstverweigerung ergeben. Absatz 1. Jeder hat ohne Einschränkung das Recht, den Wehrdienst zu verweigern. Als Alternative dazu muss ein nicht-militärischer alternativer Dienst, sprich ziviler Ersatzdienst, geschaffen werden. Absatz 2. Dieser Ersatzdienst wird von den Wehrdienstverweigerern als Zeichen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung geleistet. Absatz 3. Die Entscheidung zu diesem Ersatzdienst kann jederzeit erfolgen. Erfolgt diese Entscheidung während des Wehrdienstes, so muss der Wehrdienstverweigerer aus dem aktiven Wehrdienst entlassen werden. Absatz 4. Die Entscheidung zur Wehrdienstverweigerung muss dem zuständigen Wehrkreiskommando schriftlich mitgeteilt werden. Innerhalb von 4 Wochen muss die Registrierung als Wehrdienstverweigerer schriftlich bestätigt werden. Damit erlischt die Zuständigkeit militärischer Dienststellen. Die Anerkennung und Registrierung als Wehrdienstverweigerer darf niemandem verwehrt werden. Absatz 5. Die Wehrdienstverweigerer werden bei entsprechenden Stellen im Bereich des Ministeriums für Gesundheitswesen bzw. dem Ministerium für Umweltschutz registriert. Absatz 6. Entscheidungen über Einberufungsdatum, Einsatzort und Einsatzweise erfolgt über diese Dienststellen. Absatz 7. Die Dauer des zivilen Ersatzdienstes darf sich nicht von der des Grundwehrdienstes unterscheiden. Absatz 8. Der Zivildienstleistende untersteht der Zivilgerichtsbarkeit. Absatz 9. Eine Unterbringung in Wohnheimen kann vorgesehen werden, wenn das durch Sachzwänge erforderlich ist. Möglichst ist der Dienst am Wohnort abzuleisten. Absatz 10. Entlohnung entsprechend dem Wehrsold, freie Heimfahrt in allen öffentlichen Verkehrsmitteln. Rechte entsprechend dem Arbeitsgesetzbuch außer Entlohnung und Kündigung. Absatz 11. Es erfolgt eine Grundausbildung im jeweiligen Einsatzgebiet, die nicht zum Einsatz im Kriegsfall missbraucht werden kann. Soweit die Dokumentation zur Remilitarisierung in der DDR und zur Geschichte der Wehrdienstverweigerung. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass selbst das gegenwärtige Patt zwischen Behörden und Wehrdienstverweigerern nur durch ständigen öffentlichen Druck aufrechtzuerhalten ist. Umso wichtiger ist, dass jeder, der sich angesprochen fühlt, zusammen mit anderen neue Kreise bildet, Konzepte für einen zivilen Ersatzdienst entwirft und durch Veranstaltungen, Eingaben und andere öffentlichkeitswirksame Mittel unser Anliegen ein Stück vorantreibt. Unterzeichnet mit die Graswurzelgruppe. Das war ein geschichtlicher Abriss der Graswurzelgruppe zur Remilitarisierung der DDR und der Forderung nach einem sozialen Friedensdienst. Auf der eingangs schon erwähnten Synode Berlin-Brandenburg wurde auch zum Problem des Wehrdienstes und seiner Verweigerung ein Beschluss gefasst. Die Bundessynode hat festgestellt, dass jeder Christ, der vor die Frage des Wehrdienstes gestellt ist, prüfen muss, ob seine Entscheidung mit dem Evangelium des Friedens zu vereinbaren ist. In diesen Tagen gewinnt dieser Vorgang wieder aktuelle Bedeutung. Christen treffen in ihrer Friedensverantwortung unterschiedliche Entscheidungen. Dienst bei den bewaffneten Einheiten, Dienst bei den Baueinheiten, Angebot eines Dienstes in der Gesellschaft, außerhalb jeglicher militärischer Bereiche. Wir sind uns der Notwendigkeit besonderer seelsorgerischer Begleitung dieser jungen Christen bewusst. Besonders diejenigen, die die dritte Entscheidung treffen, brauchen in diesen Tagen unsere Begleitung. Die Kirchenleitung wird gebeten, zum Ausdruck zu bringen, dass die im Zusammenhang der Wehrpflicht getroffenen Gewissensentscheidungen nicht in einem Bewertungszusammenhang mit anderen gesellschaftlichen Vorgängen gebracht werden. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. Eye of a hurricane, listen to yourself, churn world, serve its own needs, dummy, serve your own needs, feed it up a knock, speak, grunt, no strength, the ladder. Für Hörer, die sich erst später zugeschaltet haben und sich wundern, wir wiederholen heute Abend bis 22 Uhr die von einem Störsender am Montag überlagerte Klasnost-Sendung. Sie war für Hörer und Hörerinnen in der Hauptstadt sowie Kreuzberg, Neukölln und Wedding nicht zu verstehen. Foreign tower, slice and burn, return. Listen to yourself, churn. Lock in your uniform and book, burning blood, letting every motive escalate. Automotive, centerate. Light a candle, light a motive, step down, step down. Watch a heel crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. Drifted by mountains, stayed in a line. Leonard Bernstein, Leonid Brezhnev, Lenny Bruce and Lester Banks. Birthday party, cheesecake, jelly bean, boom. Symbiotic, patriotic, slam, but next. Right, right. It's the end of the world as we know it. Naja, solange wir senden, kann das Ende der Welt noch nicht erreicht sein. Die Kirchenleitung der evangelischen Kirche hatte sich positiv zur Entwicklung in der Sowjetunion geäußert. Es gibt ja die sicherlich richtige These, dass wirtschaftliche Schwierigkeiten diese Entwicklung beschleunigen. Von Seiten der DDR-Führung wird massiv darauf bestanden, dass die Entwicklung in der Sowjetunion auf die DDR nicht übertragbar sei, weil die Verhältnisse völlig anders seien. Vor allem wirtschaftlich sei die DDR stabiler, habe also eine Umstrukturierung gar nicht nötig. Zur Wirtschaftsentwicklung in der DDR erreichte uns ein aktueller Kommentar. Zweimal im Jahr haben die Generaldirektoren und die ZK-Parteiorganisatoren der Kombinate zum Befehlsempfang anzutreten. Zur Frühjahr- und Herbstmesse erteilt der Politbüro- und Wirtschaftsstratege Günter Mittag neue Weisungen. Am 10. März diesen Jahres überraschte er den erlauchten Kreis mit den Worten: Wer gewillt ist zu hören, der hört, wer gewillt ist zu sehen, der sieht. Und die Kombinatsdirektoren mit Gehältern über 3000 Mark sind sicher gewillt zu hören und zu sehen. Hängt doch gerade vom Wirtschaftsmarschall Mittag ihre privilegierte Existenz ab. Doch während des mittäglichen Leistungsvergleichs vergeht den Herren Hören und Sehen. Die Runde erschauert, denn es gab nur wenige, die einen wirklich erfüllten Plan in Leipzig vorweisen konnten. so fragten sie sich bang, wann kommt mein Name oder geht der Kelch an mir vorbei. In diesem Kreis weiß jeder, dass es in der sozialistischen Planwirtschaft schleift. Doch die wahren Ursachen dafür werden nicht benannt. Stattdessen gibt es Schelte. Keine Angst, in die Öffentlichkeit kann davon nichts dringen. Das ND hat Befehl, Erfolge zu melden. Schauen wir ein wenig hinter die gut gehüteten Staatskulissen. Die Misere ist von Mittag nicht mehr zu verheimlichen, aber sie wird verklausuliert. So hieß es schon im September 1987 vor dem gleichen Gremium, kein wesentlicher Ausbau des Planvorsprungs, beträchtliche Rückstände sollen zugelassen werden, vorhandene Planrückstände würden weiter ansteigen. Für Mittag liegen die Ursachen in den nicht fertiggestellten Investitionsvorhaben. In der Tat, 1987 wurden 751 Investitionsvorhaben nicht realisiert. Dazu kommt, dass 200 dieser Objekte etwa 600 Millionen Mark mehr veranschlagen, als vorgesehen war. Ausgeblieben sind auch 20 Vorhaben zur Einführung von Schlüsseltechnologien, 10 Vorhaben zur Verbesserung der Brenn- und Rohstofflage, 10 Vorhaben im Bereich der Konsumgüterproduktion. Dabei ist wohl nicht nur der Viertakt-Trabi auf der Strecke geblieben. Allein die Baurückstände bei Investitionen betrugen im August 87 500 Millionen Mark. Trotz wiederholt verteilter Ohrfeigen ist das Manko inzwischen auf 600 Millionen angewachsen. Da wird der Inbetriebnahmetermin des Braunkohletagebaus Seese-Ost von Juli auf November 1987 verschoben. Das Braunkohlekombinat Senftenberg ist nämlich Eigenleistungen im Werte von 9,6 Millionen Mark schuldig geblieben, armer Genosse Generaldirektor Waldmann. Weitere Schuldner im Falle von Seese-Ost sind das BMK Kohle und Energie mit 0,6 Millionen und der VEB Gleisbau Magdeburg mit einer 500.000 Schulden. Und nun der Höhepunkt für die Verschiebung von Seese-Ost. Zitat von Mittag: Die Terminverschiebung wurde am 11. Juni 1987 durch den Hauptabteilungsleiter im Ministerium für Kohle und Energie, Genosse Lenk, eigenmächtig bestätigt. Vorbei ist's mit der schönen Staatsrente. Oder ist er weich ins soziale Netz der Bürokratie gefallen? Schade, dass ich Genosse Lenk dazu nicht befragen konnte. Es wäre sicherlich interessant gewesen. Im November 87 schätzte das Politbüro die wirtschaftliche Gesamtsituation folgendermaßen ein. Erstens, statt 50-prozentiger Reduzierung der Verschuldung im westlichen Ausland, Anstieg um 50%. Zweitens, katastrophale Energiesituation, es werden ganzjährige Elektroenergieimporte aus dem Westen erforderlich. Drittens, die Kooperationsbeziehungen in der Industrie sind stark gestört. Viertens, das Reichsbahnnetz ist zu einem erheblichen Teil verschlissen. Fünftens, im Staatshaushalt fehlen gegenwärtig 2,8 Milliarden Mark. Die Lage ist ernst. Das ist nun auch schon bis ins Politbüro gedrungen. Wir merken es schon lange, doch öffentlich aussprechen darf man es immer noch nicht. Dass es bergab geht, soll ein Geheimnis bleiben. Vielleicht meinen auch die Herren im Politbüro, es klammheimlich wieder hinzukriegen. Ganz ohne uns. Leitende Wirtschaftskader raunten sich bereits im Herbst 1987 Vergleiche mit Ulbrichts Schicksalsjahr 1970 ins Ohr. Und so verschieden sind die Symptome der Krisenerscheinungen wirklich nicht. Es gibt nach wie vor riesige Produktivitätsrückstände zu den entwickelten kapitalistischen Staaten. Zur BRD sind das 30-50%. Die mangelnde Innovationskraft und ständige Probleme mit der Qualitätsproduktion garantieren weiterhin die abnehmende Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt. Immer wieder treten Engpässe in der Versorgung der Bevölkerung und in der Wirtschaft auf. Der finanzielle Zuschuss für festgeschriebene Niedrigpreise hat mittlerweile die Wahnsinnshöhe von 50 Milliarden Mark im Jahr erreicht. Weder bei Honecker noch bei Mittag sind Ansätze zu finden, die wirklichen Ursachen für die chronische Antriebsschwäche unserer Wirtschaft zu beseitigen. Sichtbar wird nur Schema F, die weitere Perfektionierung der Befehls- und Kommandowirtschaft. Das stürzt zwar die Bürokratie in ratlose Aktivität, da sie sich für das eigentliche Antriebsaggregat hält, doch die Befehle und Kommandos verhallen wirkungslos im knirschenden Räderwerk. Zwischendurch klingen manche Worte des Obermaschinisten ganz vernünftig. Zum Beispiel, es muss daher Schluss gemacht werden mit der eingerissenen Praxis, sich gegenseitig die Verantwortung für Versäumnisse zuzuschieben. Es gilt, in die wirklichen Ursachen für die eingetretene Lage einzudringen und die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Doch allein das Wort Ursache in den Mund zu nehmen, ist noch kein Beweis dafür, diese auch erkannt zu haben. Das Sparprogramm, das gegen die Misere verordnet wurde, beinhaltet keine Strategie, die an Ursachen orientiert ist. Es wird auf weitere Importreduzierungen gesetzt, der Einsatz von Armeeangehörigen in der Konsumgüterproduktion soll den Produktionszuwachs sichern. Die DDR-Vertretungen im Ausland müssen sich einschränken, Gelder für Dienstreisen ins Ausland werden gekürzt. Womöglich Verringerung der Subventionen, außer bei Waren des Grundbedarfs. Bestände sollen abgebaut werden und noch Energie eingespart. Na denn man tau. Es war einmal ein Kapitän, der wollte wieder Land mal sehen. Sein Schiff fuhr auf eine Sandbank drauf, so nahm die Sache ihren Lauf. Noch ging's dem Käpt'n gut an Bord, die Crew hört auch auf jedes Wort. Verschweigt er doch die wahre Lage. Nun warten wir auf jene Tage, die erhellen die Misere. Greift die Schraube doch ins Leere. Frequenzwechsel am 1. Dezember hat Radio 100 zwar 2 Stunden mehr Sendezeit beschert, uns aber auch gleichzeitig auf der UKW-Skala weiter nach hinten gedrängt. Und da machen manche alte Radiogeräte nicht mehr mit. Das Empfangsaus droht. Aber das muss nicht sein. Es gibt Möglichkeiten, diese Apparate umzurüsten. Ich würde so etwas ja erst gar nicht probieren, aber es soll noch Leute geben, die nicht so eine technischen Trampel sind wie ich. Für die folgende Bastelanleitung übernehme ich keine Gewähr. Las ich doch neulich in der Berliner Zeitung, dass es ein leichtes ist, mit einem Radio, dessen Frequenzbereich nur bis 100 MHz geht, den neuen Jugendsender zu hören. Der liegt auf 102 MHz. Da war es doch ein leichtes, gleich Radio 100 auf 103,4 MHz einzustellen. Dazu braucht man nur Folgendes zu tun. Erstens, Gehäuse abbauen, bis man an die Eingeweide gut herankommt. Zweitens, eine Blechschachtel suchen, etwa doppelte Zigarettenschachtelgröße, die im Deckel ca. 6 oder 7 Löcher hat. Das ist der Tuner. Drittens, dieser Deckel kann vorsichtig abgehoben werden. Viertens, jetzt werden Spulen und Kondensatoren sichtbar. Die Spulen könnte man mit einem Schornstein vergleichen, der Kondensator sieht daneben aus wie ein kleiner, dicker Behälter. Fünftens, beide, Spule und Kondensator, haben in der Mitte eine kleine Stellschraube. Stecker in die Dose und den letzten Sender bei ca. 100 MHz einstellen. Sechstens, bei einigen Spulen und Kondensatoren verändert sich nichts Hörbares, wenn ihr sie verstellt. Also, wenn ihr dran dreht, die Ausgangsstellung unbedingt merken und wenn sich bei leichter Drehung nichts geändert hat, sofort wieder zurückstellen. In der Blechschachtel sind Trennbleche. Ihr müsst an der Spule oder an dem Kondensator drehen, die allein in einem abgetrennten Bereich sind und wo sich sofort der Sender ändert. Das sicherste ist, die Spule zu verstellen. Sie muss hineingedreht werden. Nach ein bis zwei Umdrehungen könnt ihr dann Jugendradio DDR auf 102 MHz hören und ein Stückchen weiter gedreht kommt dann Radio 100 auf 103,4 MHz. Jetzt stimmt die Skala eures Radios nicht mehr, das heißt, die anderen Sender haben sich mit verschoben. Am anderen Ende des UKW-Bandes fehlt natürlich auch ein Stück. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, ist da aber mindestens noch BBC London zu hören. 11. Deckel wieder auf den Tuner, 12. Gehäuse wieder zusammenbauen und 13. Stecker in die Dose und los geht's mit Radio 100. Viel Spaß und weitersagen. Zum Schluss noch eine Meldung. Das Mitglied der unabhängigen Friedensbewegung und der Gruppe Kirche von unten in Ostberlin, Herbert Mislitz, ist bei einer Ausweiskontrolle in der Nacht zum Dienstag von Polizisten eigenen Angaben zufolge brutal zusammengeschlagen worden. Nach dem Vorzeigen seines Ausweises sei er auf einen bereitstehenden LKW gezerrt und dort von 10 Polizisten auf unmenschliche Weise bedroht, beschimpft und geschlagen worden. Nun zu den Tipps. Am 29.04. veranstalten um 20 Uhr die Gruppe Wilder Wein, Bajazzo und Mix Pickles und Phase 4 einen Szenenwechsel. So der Titel der Veranstaltung, die um 20 Uhr im Kulturhaus Prater in der Kastanienallee stattfindet. Barbara Thalheim und Gruppe gastieren am 29.04. Beginn 20 Uhr in der Kirche Karlshorst, Weseler Straße 9. Achtung, 1. Mai, Demo staatlicherseits. Ansonsten haben die Diskotheker vom Prenzlauer Berg zu einer Schaffe unter dem Motto Diskotheker im Frieden im Jugendclub im Ernst-Thälmann-Park aufgerufen, und zwar von 19 bis 1 Uhr. Barbara Kellerbauer gastiert am 12.05. um 18 Uhr im Haus der DSF unter den Linden zum Preis von 6,5 Mark. Ebenfalls am 12.05. wird in einem Podiumsgespräch in der ESG Invalidenstraße 4 die Lebensfähigkeit der Kirche erörtert. Beginn 20 Uhr. Arbeite mit, plane mit, regiere mit. So der Titel einer Diskussion über die sozialistische Demokratie, die am 19.05. um 20 Uhr in der ESG Invalidenstraße 4 stattfinden wird. Bis zum 7.05. zeigt die Galerie Passage, Frankfurter Allee 94, eine Kollektivausstellung der Maler Klaus Killich, Beata Alvarez und Sabine Herrmann sowie der Plastikerin Susanne Rest, allesamt Berliner Künstler. Offen ist dienstags bis freitags von 13 bis 21 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr sowie sonntags von 14 bis 18 Uhr. In der Lichtenberger Galerie Sophienstraße werden ab 19.05. Übermalungen präsentiert. Es handelt sich dabei um Malerei auf Grafik sowie auf Fotos. Na prima, das war zur Abwechslung mal eine störungsfreie Glasnost-Sendung. Es geht also auch so. Redaktion und Aufnahmeleitung hatte Dieter Rulf. Uwe Nemo fuhr die Technik. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ilona Marenbach. Tschüss.